schau in deine Augen und seh die Sterne am helllichten Tag. Ich höre deine Stimme, sie ist so zauberhaft zart. Und dann denke ich an unseren steinigen Weg und die Probleme, die wir hatten. Doch bereuen werde ich nichts, denn deine Liebe stellt alles weit in den Schatten. Ich habe Freunde verloren, ihre Verachtung bekommen, und sie werden sicher sagen, ich hab mich falsch benommen. Aber meine Gefühle, sie waren zu stark. Du hast mir den Kopf verdreht, gleich am ersten Tag. Anfangs wollte ich mich wehren, doch du warst stärker als ich. Jetzt hast du mein Herz in deiner Hand. Ich liebe dich, du bist die Frau, für die ich lebe. Ohne dich kann ich nicht sein. Ich würde für dich alles geben, ich gehöre nur dir allein. Du bist die Frau, für die ich lebe. Ohne dich kann ich nicht sein. Ich würde für dich alles geben, ich gehöre nur dir allein. Niemals darfst du an meiner Liebe zweifeln, ich werde es dir immer aufs Neue beweisen. Und mit diesem Lied soll's auch der Letzte hören. Ich will immer nur dich, das will ich dir schwören. Von mir aus kann heute noch die Sonne explodieren, denn du bist mein Licht, das ich zum Leben brauch. Alle Sterne können erlöschen, alle Blumen erfrieren. Niemand nimmt es mit deiner Schönheit auf. Dein Charakter so stark, mit Ecken und Kanten, doch auch so sanft und zerbrechlich wie Porzellan. Für dich überwinde ich alle Schranken, weil ich ohne dich nicht mehr leben kann. Du bist die Frau, für die ich lebe. Ohne dich kann ich nicht sein. Ich würde für dich alles geben, ich gehöre nur dir allein. Du bist die Frau, für die ich lebe. Ohne dich kann ich nicht sein. Ich würde für dich alles geben, ich gehöre nur dir allein. Und auch in 100 Jahren werd ich nicht anders denken. Werde dir jeden Tag mein Herz aufs Neue schenken. Auch wenn viele mich jetzt hassen, weil sie einfach nicht verstehen, wie viel du mir bedeutest, warum wir zusammen gehen. Keine Hürde kann je zu hoch sein für mich. Du hast mein Herz in deiner Hand. Ich liebe nur dich. Ich liebe nur dich. Du bist die Frau, für die ich liebe. Ohne dich kann ich nicht sein. Ich würde für dich alles geben, ich gehöre nur dir allein. Du bist die Frau, für die ich liebe. Ohne dich kann ich nicht sein. Ich würde für dich alles geben, ich gehöre nur dir allein.